Luxus pur, im Überfluss die Verschwendung. Dekadenz, unbegrenzt. Nichts als Himmel. Armut und Mangel verarmt. Es wird nicht warm. Dunkle Wolken, wohin man schaut.